Macht's heute mal 10 Minuten später. Ne? Wir sind ja hier in einem, wie sagt man, in einem Touristengebiet. Da hat man ja Zeit, da ist ja Urlaubsstimmung und nicht so. Liebe Grüße von meinen Eltern. Mein Vater ist ja oft hier zum Predigen. Und wer ein bisschen mehr wissen will, warum es ihnen gerade so geht, wie es ihnen geht, das können wir nachher beim Kaffee besprechen. Ich war 24 Jahre in Diensten der FEGN in der Kinder- und Jugendarbeit. Und ich erinnere genau den Tag, als ich mit Arndt Schnepper im Jugendbüro saß und wir überlegten, wir müssen doch was tun. Wir sind so reich hier im Westen und in Deutschland. Lass uns doch mal sowas wie eine Hilfsaktion starten für Moldawien. Und dann haben wir Mercy for Moldova entwickelt und daraus ist die Auslandshilfe Norddeutschland entstanden und die haben sich dann irgendwann der Auslandshilfe Bund angeschlossen. Aber Karin, ich freue mich, dass sich hier unsere Wege wieder kreuzen. Da sind wir eines Sinnes, das ist unser gemeinsames Anliegen und ich freue mich, dass ich mit dir heute die Zeit teile. Mit niemandem anderen hätte ich sie so gerne geteilt wie mit dir und deinem Auftrag. Ja. Ich bin jetzt seit 14 Monaten bei der DZM als Evangelist und wenn ihr darüber was wissen wollt, ich habe vorne unsere aktuelle Zeitschrift, könnt ihr euch mitnehmen und mal gucken, was bei uns so passiert. Jetzt lasst uns noch mal beten vor der Predigt. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du gute Worte für unsere Herzen hast. Und deshalb bitten wir dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest für dein gutes, wahres Wort. Amen. Der Apostel Paulus, von dem wir eben gehört haben, ist jemand, der immer wieder in fremde Städte kam. Er hat gepredigt vor Leuten, die er vorher nicht kannte. Aber hier in Athen ist es was ganz Besonderes, denn hier ist er, als er hinkommt, der einzige Christ. Es gibt noch keine Christen dort, weil erst mit ihm die Botschaft überhaupt kommt. Das heißt, er, der eben noch ein Verfolger des Glaubens und der Christen war, kommt jetzt in eine fremde Stadt und bringt das Evangelium von Jesus zu Menschen, die noch nie davon gehört haben, die keine Ahnung haben, worum es geht. Er ist allein, hat niemanden an seiner Seite, der ihn unterstützt, keine Menschen, die ihn als Gebetstrupp begleiten. Seine beiden Kollegen sind noch nicht da, die kommen erst nach. Und manchmal denke ich, das ist auch unsere Situation oder wir empfinden das so, dass in unserer Umwelt kaum noch jemand unseren Glauben teilt und wenn wir darüber reden würden, würden die Menschen sagen, ich weiß gar nicht, wovon du redest, ich verstehe das nicht, ich kenne das nicht. Vielleicht ist das ein Phänomen der Großstadt, aber ich merke auch zunehmend in den kleineren Städten und Orten greift dieses Phänomen um sich. Ich habe eine Freundin, Anne Albers-Dahnke, die im letzten Aufatmen-Magazin auf der Rückseite ein Zitat abgedruckt hat, wo sie sagt, und da spricht sie von Hamburg, meine Stadt ist extrem säkularisiert. Christsein ist hier nur noch eine von vielen Möglichkeiten, spirituell unterwegs zu sein und es ist zurzeit nicht die beliebteste. Da bin ich als Christin eine Exotin. Aber das ist ja ein sehr neutestamentliches Lebensgefühl. Soweit das Zitat. Seht ihr, so empfinden wir in der Großstadt oft. Und ist es da nicht wunderbar, dass es wenigstens am Sonntag sowas wie Gemeinde gibt, wo wir die Gleichgesinnten treffen, wo wir verstanden werden, auch wenn wir unsere eigene Sprache sprechen? Ganz ehrlich, wenn hier heute einer reinkommt und unsere Lieder sieht, von denen wir sagen, das sind ja gute Klassiker von 1991, das letzte Lied, das ist ja ein Klassiker schon, würden die Leute sagen, eigenartige Sprache, eigenartige Musik, eigenartig, wie ihr miteinander redet und umgeht, irgendwie auch schön, aber irgendwie auch so anders. Aber wir empfinden das als gut und das ist es ja auch. Wir werden hier ermutigt und können ermutigen. Wir können hier reden und hören über Gott, ohne dass jemand sagt, darüber redet man nicht. Und das ist bei Paulus ja auch so. Immer wenn er in eine fremde Stadt kommt, geht er dorthin, wo seine Glaubensgeschwister sind. Also die seinen alten Glauben teilen, also die Juden. Ja? Weil Christen gibt's ja da auch noch nicht. Da geht er hin, weil die verstehen ihn wenigstens. Nur hier in Athen ist es anders. Interessant, muss man mal schauen. Hier ändert er plötzlich seine Vorgehensweise. Ist immer nur in die Synagogen gegangen, aber hier heißt es, er geht in die Synagogen und auf den Marktplatz. Der Marktplatz ist wie der Edeka bei euch. Das ist wie der Friseursalon. Das ist der Ort, wo man sich den neuesten Klatsch und Tratsch miteinander teilt, wo man sagt, du, hast du schon gehört? Weißt du schon? Ja, das ist der Ort, wo Menschen sich treffen und ihre Meinung bilden. Man könnte auch sagen, das ist die Bild-Zeitung. Bild-Zeitung prägt ja auch die Meinung der Deutschen, obwohl sie ja niemand liest. Was bei einer Millionenauflage für mich immer wieder phänomenal ist. Ob wir alle Fisch einwickeln oder ich weiß es nicht. Aber so, die Meinung wird gebildet, indem man sich austauscht. Ja? Und da geht Paulus hin und redet jetzt zu echten, frischen Heiden. Zu Menschen, die seinen Glauben nicht teilen. Wo redest du über deinen Glauben? Wann redest du über deinen Glauben? Nur hier innerhalb? Das ist ja ein sicherer Raum. Da, wo Menschen deinen Glauben teilen, ist es nicht schwer. Paulus geht aber dahin, wo der weitaus größte Teil der Menschen zu Hause ist. Auf den Markt. Zu Menschen, die gar nicht wissen, dass es einen Gott gibt, der Sehnsucht nach ihnen hat. Den dieser Gott völlig fremd ist. Was denken deine Nachbarn über deinen Glauben? Was wissen sie von deinem Gott? Was denkst du über deine Nachbarn? Hältst du sie für ungläubig? Hältst du sie für irrgläubig, abergläubisch, atheistisch? Ist ja interessant, wie wir über die Menschen denken, weil das hat ja was damit zu tun, warum wir nicht mit ihnen über unseren Glauben reden. Paulus, wie denkst du über die Menschen? Wissen wir nicht. Wir wissen nur, was er tut. Er fängt einfach an zu reden. Egal, wer da ist. Er fängt einfach an, aber nicht belanglos, sondern er fängt an, sie zu loben. Und das finde ich schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Er geht dahin und sagt, ich muss euch erstmal Anerkennung aussprechen. Anerkennung dafür, dass ihr sehr religiös seid. Also nicht in meinem Verständnis, aber ihr Leute von Athen, ihr wollt keinen Gott übersehen. Ihr seid da sehr gründlich. Ihr habt sogar einen Altar für den Gott, den ihr gar nicht kennt. Dieser Altar für den unbekannten Gott hat einen interessanten Namen. Agnostos Theos, der unbekannte Gott. Agnostos, Agnostiker. Und viele unserer Zeitzeugen und Mitmenschen nennen wir Agnostiker. Weil wir sagen, sie haben Zweifel am Glauben, sie lehnen den Glauben ab, sie sind Agnostiker. Paulus würde sagen, Agnostiker sind die, die auf die Frage nach dem wahren Gott keine Antwort geben können. Sie sagen aber auch nicht nein, sondern sie sagen, ich bin mir nicht sicher, ich kenne ihn ja nicht. Und die meisten Menschen von heute würden auf die Frage nach Gott genauso antworten. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne Gott ja nicht. Nur warum kennen sie Gott denn nicht? Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir unseren Gott ihnen noch nicht vorgestellt haben. Stattdessen sind wir schnell mit unserem Vorurteil und sagen, ja, die Menschen wollen ja nicht glauben. Stimmt das? Ich bin mir da nicht sicher. Paulus nimmt dieses Vorurteil gar nicht erst in den Kopf. Er glaubt daran, dass sie glauben wollen. Und deshalb geht er mit seinem Glauben auf den Markt und erzählt fröhlich von Jesus, der ihm auf besondere Weise begegnet ist. Er resigniert nicht, auch wenn er Ablehnung erfährt. Sie spotten über ihn. Ja, wir haben das ja gerade gehört. Sie machen sich lustig. Ha, das ist so ein Körnerpicker. Die benutzen ein Wort, was wir schlecht übersetzen können. Aber der ist so ein Körnerpicker. Der holt sich überall die Wahrheit und dann packt er das zusammen. Heute würden wir vielleicht sagen, er ist so ein multireligiöser Typ oder jemand, der sich so seine religiösen Pakete selber zusammenstellt, wie so ein Lebensmittelpaket, hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Das ist er ja nicht. Paulus ist ja jemand, der genau weiß, was er glaubt. Nur für die Zuhörer ist das irritierend, weil die Dinge, die er sagt, sind so neu, dass sie damit erstmal gar nichts anfangen können. Aber er denkt nicht, dass sie dafür nicht Interesse hätten. Er sagt, ihr wisst es vielleicht nicht, aber wenn ihr genau hinschaut, Gott ist euch schon lange nahe. Wir sind ihm alle nahe. Wir sind von ihm umgeben. Ihr müsst nur eure Augen öffnen. Selbst ihr seid ein Abbild Gottes. An euren Mitmenschen erkennt ihr, dass es einen Gott gibt. Denn wir sind nach seinem Vorbild geschaffen. Das sagen sogar eure großen Dichter. Und dann zitiert er die Dichter der Griechen, die genau das sagen. Gott ist uns so nahe. Ihr müsst ihn nur sehen. Vielleicht in einer sternklaren Nacht, wenn der unendliche Himmel sich über euch auftut und ihr euch fragt, ist da nicht doch irgendwas? Wer bin ich, kleiner Mensch? Ich bin so unbegreiflich, da muss doch noch irgendwas sein. Jeder hat sich schon mal diese Frage gestellt. Die Frage ist nur, ob wir dahinter Gott sehen wollen oder nicht. Ob wir ihn wahrnehmen oder nicht. Die meisten Menschen haben nämlich keine Antwort darauf, wo sie herkommen, wer sie vielleicht geschaffen hat oder wie sie entstanden sind. Und da sagt Paulus, schaut euch um. Ihr werdet selber die Frage spüren, wer bin ich? Und dann die Frage danach, wer denn vielleicht der Urheber ist. Er ist in einer Stadt, in der die Menschen eigentlich wissen könnten, wer Gott ist, aber dieses multireligiöse Angebot lenkt sie förmlich ab. Das ist heute bei uns genau das Gleiche. Aber bitte nochmal, verurteilen wir die Menschen nicht dafür, dass sie so multireligiöse Optionspaketchen packen, dass sie patchwork-religiös geworden sind. Man macht es ihnen ja auch so leicht. Die Angebote kommen ja von allen Seiten und die mediale Flut nimmt ja keine Rücksicht darauf, was sie anschwemmt. Es kommt alles Mögliche und jeder kann so glauben, was er will. Aber ich fürchte, dass wir als Christen, und wir sind ja nun auch, wenn wir mal ehrlich sind, sehr überzeugt von unserem Glauben. Das ist ja auch gut so, dass wir sehr schnell dann die Menschen eben doch verurteilen und sagen, ja, du glaubst nicht richtig, du glaubst so merkwürdig, deine Weltanschauung ist so anders als meine. Das tun die Athener auch, aber Paulus verurteilt sie nicht, sondern er sucht das Gespräch. Das ist sehr spannend. Dialog und Mission schließen sich nicht aus. Ich höre so oft das Argument, nein, wir wollen keinen Dialog, ja, sondern wir wollen Mission. Oder eben, das höre ich von Kollegen aus manchen Kirchen, nein, wir wollen eben gerade nicht Mission, sondern wir wollen Dialog auf Augenhöhe und den anderen stehen lassen, so wie er ist. Nein, nein, nein. Mission und Dialog gehört zusammen. Aber da darf die religiöse Meinung des Einzelnen auch benannt werden. Und das tut Paulus. Er geht dahin, wo die Menschen ihre auch religiösen Meinungen bilden und bringt seine eigene mit hinzu und sagt, lass uns diskutieren. Ich glaube das. Ihr glaubt auch. Hochinteressant, Hochachtung dafür. Aber ich glaube das. Ich glaube, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist und dass er lebt und uns die Erlösung mit Gott anbietet. Er sieht die Menschen hinter all ihren verworrenen religiösen Gebilden und er sieht den Menschen und sagt, ich nehme dich wahr als ein Mensch, der sucht. Ich nehme dich wahr als ein Mensch, der gar nicht weiß, was er genau sucht. Und darf ich euch bitten, eure Nachbarn mal mit den Augen zu sehen. Sie sind auf der Suche. Das wird immer dann deutlich, wenn die entscheidenden Fragen des Lebens gestellt werden. Wenn plötzlich eine Krankheit kommt, ein schwerer Verlust, eine Krise, dann kommen die Fragen nach dem Wozu oder Warum. Dann kommen die Fragen, wo ist denn Gott? Gibt es da nicht irgendwie doch eine liebende Kraft, die mir nahe sein möchte? Paulus geht auf die Menschen zu und sagt, ihr wisst es nicht, was ihr sucht. Aber ihr seid auf der Suche und lasst uns darüber reden. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Er kommt nicht von oben herab. Ich finde, auch diese Kanzel hat schon wieder so leicht die Tendenz, dass ich euch von oben herab anpredige. Und ich wünschte mir, dass wir viel mehr den Menschen auf ihrer Ebene begegnen und nicht so von oben herab. Wisst ihr, was wir früher gesagt haben in der Zeltmission auch? Dir fehlt noch was. Gerade du brauchst Jesus. Mut zum Leben mit Jesus. Also das heißt, wer nicht mit Jesus lebt, ist ein Feigling. Ich spitze das mal zu. Wir haben von einem hohen Ross herab oft unseren Glauben zu den Menschen gewandt und haben gesagt, hör mal, also wenn du jetzt nicht glaubst, dann läuft in deinem Leben ja was völlig falsch. Dann fehlt dir was. Und ich habe so viel Diskussion geführt mit Menschen, die gesagt haben, mir fehlt gar nichts. Gar nichts. Guck dir mal mein Haus an und guck dir mal deine erbärmliche Hütte an. Guck dir meine Autos an und guck dir deine Rossglaube an. Was soll mir denn fehlen? Und dann kommen wir und sagen, du brauchst unbedingt, wir wissen, was sie brauchen. Aber das müssen wir ja nicht von oben herab auf sie herabpredigen, sondern wir können ja auch im Dialog miteinander auf die wichtigen Themen kommen und sagen, okay, deine Autos überzeugen mich, dein Haus auch. Aber was ist, wenn dir alles genommen ist? Was ist, wenn nichts mehr davon ist? Wenn deine Gesundheit am Boden ist? Was bleibt dir dann? Diese Antworten dürfen wir nur dann geben, wenn wir vorher auch Interesse hatten, was sie sonst so beschäftigt, was sie sonst machen, wer sie sind, wenn wir mit ihnen in einem Dialog sind. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir sind, glaube ich, viel zu schnell dabei, Menschen etwas zuzuwerfen und nimm es hin oder lass es sein, anstatt einen Weg mit ihnen zu gehen und zu sagen, lass uns gemeinsam darüber nachdenken, wo vielleicht die Antworten sind. Paulus lässt sich auf ein langes, langes Miteinander ein. Und er redet, aber er redet wirklich mit Respekt. Er hat eine innere Haltung, die feststeht. Davon lässt er sich auch nicht abbringen. Aber er behält den Respekt. Glaub du, was du glaubst, das ist der unbekannte Gott für dich, aber ich kann dir helfen, ihn kennenzulernen. Aber wenn die Haltung des Respektes nicht da wäre, würden sie ihm wahrscheinlich gar nicht mehr zuhören. Aber jetzt holt er sie ab, da wo sie gerade stehen. Und dann geht er ganz einfühlsam Punkt für Punkt mit ihnen durch. Und das müsst ihr euch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, den Vers 24. Seht ihr, das alles hier, das Universum, ist das aus Zufall entstanden? Nein, das hat der Gott geschaffen, den ihr als den Unbekannten bezeichnet. Vers 25, dass ihr lebt, das hat euch dieser Gott geschenkt. Dieser Gott herrscht aber auch über uns Menschen. Er hat einen Anspruch. Es ist nicht irgendein Gott, dem wir dienen oder dem wir Häuser bauen. Er ist der, der unser Herrscher ist. Aber Vers 27, dieser Gott ist euch ganz nah, ganz nah. Und dann setzt er einen drauf, er ist unser Vater. Das habt ihr noch nie gehört, ihr Athener, er ist unser Vater. Und er wird uns richten. Auch das gehört dazu, dass er der Herrscher ist. Paulus spart hier nichts aus. Er geht sozusagen durch die gesamte Heilsgeschichte in wenigen Minuten. Schöpfung, Gott, der uns nahe kommt, Gott, der uns richten wird. Aber das Ganze lässt er nicht einfach so stehen und macht er auch nicht mit Überheblichkeit und sagt, das müsst ihr endlich mal begreifen, sondern er stellt ihn einfach nur vor. Der Gott, an den ich glaube, eigentlich kennt ihr ihn, ich zeige euch mal, woran ihr ihn erkennt, bitte, das ist er. Das ist der, den ihr sucht. Und ich bin mir sicher, du wirst in Gesprächen mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden irgendwann zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, du, genau danach habe ich gesucht. Genau danach. Ich bin oft im Osten unterwegs, nicht so weit wie Karin und die Auslandshilfe. Das geht nicht bis Bulgarien, aber Chemnitz ist auch schon sehr weit im Osten. Und da kommen Leute zu mir und sagen, Sigmar, 40 Jahre hat man uns gesagt, es gibt keine Lösung für deine seelischen Probleme wie Schuld, Verletzung, Unrecht, das du erlebt hast, außer dass du in dir selbst die Lösung findest, indem du es verdrängst, verarbeitest, psychologisch damit umgehst. Das hat uns der Atheismus gelehrt. Aber niemand hat uns die Lösung gezeigt, wie können wir wirklich Versöhnung erleben mit unserem eigenen Leben, mit unserer eigenen Geschichte, mit unserem eigenen Versagen. Wie können wir Versöhnung und Vergebung erleben und zugesprochen bekommen? Und dein Gott, von dem du redest, ist die erste Antwort auf all meine Fragen, die ich jemals gehört habe. Aber es ist die Antwort. Und ich merke, das, was Paulus hier macht, ist genau der Punkt. Die Menschen suchen und wissen es nicht nach unserem Gott. Sie suchen überall. Und bei manchen wird es zur Sucht. Erfolg, Macht, Geld, Drogen, Sex, Leistung, Anerkennung, all das kann zur Sucht werden, um sich selber die Antwort zu geben, wer bin ich eigentlich? Bin ich wer? Und jetzt kommt unser Gott und sagt, ich weiß, dass du suchst, denn diese Sehnsucht habe ich in dein Herz gelegt. Lest mal nach. Die Sehnsucht hat Gott hineingelegt. Wozu? Damit wir ihn fühlen und finden können. Damit wir ihn spüren, nicht nur hören, nicht nur begreifen, sondern dass wir fühlen können. Da ist was dran. Und das erlebe ich auf meinen Missionsreisen ganz oft, dass die Menschen sagen, zum ersten Mal fühle ich, geliebt zu sein von Gott. Ich spüre das. Und fürwahr, er war mir gar nicht fern. Er war immer da. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Warum nicht? Und dann kommt der Satz, der mich immer wieder trifft. Und Paulus schreibt es an die Römer. Wie sollen denn die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie aber zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand Gottes Botschaft zu ihnen sagt? Da sind wir herausgefordert. Ich habe nie von Gott gehört. Warum? Weil du es mir nie gesagt hast. Wie sollen sie denn hören, wenn niemand von uns ihnen Gottes Botschaft verkündet? Das ist das Problem unserer Zeit. Wir sind sprachlos geworden in unserem Glaubensding. Wir wissen nicht mehr, wie wir mit den Menschen über unseren Glauben reden sollen. Ist ja auch schwer. Und dann sind wir wieder am Anfang. Sie interessieren sich doch nicht dafür. Stimmt nicht. Ich weiß nicht wie. Das kann man lernen und üben. Wir sind doch auch nur einfache und unbelehrte Leute. Ja, sind wir. Aber Paulus zeigt uns das. Auch einfache und unbelehrte Leute können einfach über ihren Glauben reden. Seine Mitarbeiter, die er ins Boot geholt hat, waren alle solche Leute. Und sie haben großartig Missionsdienst geleistet. Ich fordere euch heraus heute Morgen, lasst es doch einfach mal drauf ankommen, mit Menschen über euren Glauben zu reden, in einem ganz normalen Setting, sag ich mal. Zum Beispiel die Frage, mit wem feiert ihr eure Geburtstage? Mit wem feiert ihr eure großen Feste? Ladet ihr nur eure Freunde aus der Gemeinde ein? Wie schön ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander sind? Das ist unsere Komfortzone. Ich fordere euch heraus, geht doch mal raus. Lade doch mal die ein, die nicht zu eurem Kreis der Glaubensgeschwister gehören. Lade doch mal die ein, die mit euch zusammen erleben dürfen, wie fröhlich man feiern kann, weil man einen Gott kennt, der uns die Freude ins Herz gelegt hat. Laden wir doch mal die ein, von denen wir denken, dass Gott ihnen egal ist, und zeigen ihnen, dass sie Gott alles andere als egal sind. Denn er hat doch diese Sehnsucht auch in ihr Herz gelegt. Teilt mal die Freude des Lebens mit solchen Menschen. Und ihr werdet erleben, wie stark ihr plötzlich eine Ausstrahlung habt. Die Leute werden nicht sagen, oh, jetzt hast du mir aber alle Argumente des Glaubens gezeigt, sondern sie werden sagen, was meine Flüchtlinge in Wilhelmsburg gesagt haben. Pastor Sigi, wir konnten nicht ein Wort deiner Predigt verstehen. Aber bevor wir überhaupt zum allerersten Mal eine Predigt verstehen konnten, wussten wir, was du uns sagen willst. Und wir glauben das, dass Gott uns liebt. Und ich fragte, warum? Und sie sagten, weil du uns vorbehaltlos angenommen und geliebt hast. Bevor du uns überhaupt kennenlernen konntest, hattest du schon ein Herz für uns. Und das hat uns gezeigt, welcher Gott dahinter steckt. Jetzt verstehen wir auch mit unseren Ohren und mit unserem Verstand, wo diese Liebe herkommt. Diesem Gott wollen wir auch gehören. Es ist nicht schwer, über den Glauben zu reden. Wir denken nur, dass es schwer ist. Leuchtet, strahlt, zeigt etwas von der Liebe Gottes, die in euch ist, und teilt es mit den Menschen. Und nicht nur punktuell. Früher wurde die WZM eingeladen, die Zeltmission, und hat da so ein Zelt aufgebaut und gepredigt, und dann kamen alle dahin, und dann haben sich auch tatsächlich Leute bekehrt, wunderbar, und dann sind wir 4 Jahre wieder weg gewesen, dann kamen wir wieder und dann wieder. Das machen wir nicht mehr. Wir glauben, und das sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wir glauben, dass ein Mensch heute bis zur wirklichen Bekehrung, also ein richtiger Heide, und jetzt nicht ein Lüneburger Heide, sondern ein richtiger Heide, bis der sich bekehrt, dauert 4 Jahre und bis zu 10 Jahren. Als ich das neulich in Ostdeutschland wieder gesagt habe bei einer Schulung, und da guckten mich alle an und sagten, 4 Jahre? Dann meldet sich eine Frau und sagt, ich muss dir widersprechen. Das stimmt nicht. Mein Mann und ich kommen seit 6 Jahren in diese Gemeinde und fühlen uns sehr wohl. Und jetzt im 6. Jahr würden wir sagen, so langsam begreifen wir, worum es geht. Und so langsam würden wir sagen, wir sind Christen. Aber wir wissen, der letzte Schritt fehlt noch. Wir sind im 6. Jahr. Womöglich hast du mit 10 Jahren recht. So lange dauert das heute. Sind wir bereit, unsere Wohnung zu öffnen? Sind wir bereit, einen Weg mit Menschen zu gehen? Sind wir bereit, ihnen unsere Herzen zu öffnen, indem wir mit ihnen ganz privat über die Dinge reden? Hier ist ein Lebensstil gefordert. Nicht mal so ein Traktat in die Hand drücken, sondern 4 bis 6 bis 10 Jahre Begleiter zu sein für Menschen, die gar nicht wissen, dass sie auf der Suche sind. Das ist die Herausforderung heute Morgen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu Jesus zu führen. Die Bekehrung und alles das, das ist seine Sache. Aber der Weg dahin, der kann ein ziemlich langer sein. Und da kommt es auf deine eigene Überzeugung an. Bist du überzeugt von dem, was du glaubst? Dann wird auch der andere irgendwann davon angesteckt. Ich wünsche uns, dass wir diese Ausstrahlung bekommen. Ich wünsche uns, dass wir diese Angst ablegen vor den Menschen. Was für eine Angst. Wir brauchen keine Angst haben. Gott hat Sehnsucht nach ihnen. Sie sind die Menschen, die er liebt. Gott hat es geschenkt, dass wir mit ihnen in Kontakt kommen. Dann sollten wir auch diesen Kontakt wirklich nutzen, so wie Paulus uns das vorgemacht hat. Ich kürze hier ab. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte euch nur noch mal sagen, Paulus ging dann irgendwann. Sie hatten ihn gebeten, noch zu bleiben und zu reden. Sie waren interessiert, aber irgendwann musste er ja weiter und er ging weg. Und dann schließen sich ganz wenige an. Werden ja namentlich genannt. Ganz wenige. Aber das war der Grundstein der Athener Gemeinde. Und wenn du heute nach Athen kommst, wirst du sehen, es gibt dort eine Menge christusgläubiger Gemeinden und Christen. Es hat mit ganz wenig angefangen, aber es ist seit 2000 Jahren ein ständiger Wachstumsprozess. Und letzten Endes, dass wir heute an Jesus glauben, kommt ja daher, dass Paulus den Schritt damals gewagt hat, überhaupt rüber nach Europa zu kommen und dass die gute Nachricht sich ausgebreitet hat. Er ist zu den Menschen gegangen, die noch gar nicht wussten, was sie suchten. Er hat Spott ertragen und Widerspruch, aber er hat festgehalten an seinem Glauben. Er hat von seinem Glauben den Menschen so erzählt, dass es sie angesteckt hat. Wir können uns darüber ärgern, dass Menschen uns ablehnen. Können wir machen. Wir können sagen, du bist offen für alles, aber nicht für meinen Glauben. Ja, wir können aber auch sagen, es ist gut, dass du so offen bist. Dann bist du vielleicht auch offen für das, was ich dir erzählen möchte. Von einem Gott, der dich liebt. Von einem Gott, der deine Nähe sucht und die Sehnsucht in deinem Herzen beantworten kann mit einem ewigen Geschenk der Versöhnung, der Gemeinschaft mit ihm, die mit dem Tod nicht aufhören wird. Dafür ist Jesus gekommen und gestorben, damit wir eine lebendige Hoffnung haben für uns und für die Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie diese lebendige Hoffnung suchen. Gott segne euch bei dieser Herausforderung. Gott segne euch dabei, euren Glauben fröhlich zu teilen. Amen. Gott segne uns. Das können wir auch singen. Herr, wir bitten, komm und segne uns.